Sommerlied und dein letztes Mal. In deinem Leben ging die Kornfrau durch das Feld. Der Sommerweg und dein letztes Mal.